Die Wurzeln dieser Rede liegen im Wahlkampf, als Barack Obama versprach, während seiner ersten 100 Amtstage in ein muslimisch geprägtes Land zu reisen mit einer Botschaft für die Muslime der Welt. Und schon in seiner Antrittsrede im Januar kam er darauf zurück. To the Muslim world, we seek a new way forward, based on mutual interest and mutual respect. Das erste Interview als Präsident hat Obama Al-Arabiya mit Sitz in Dubai gegeben. Zum iranischen Neujahrsfest schickte er eine Videobotschaft. Der Wunsch nach einem Neubeginn der Beziehungen zur muslimischen Welt zieht sich durch die vergangenen Monate. Doch gibt es diese muslimische Welt, an die sich der amerikanische Präsident heute wenden will? James Zogby, Präsident des Arabisch-Amerikanischen Instituts in Washington, sagt nein. One of the problems I have with saying we're addressing the Muslim world almost accepts the formula. Von einer muslimischen Welt zu reden, bedeutet fast, die Sichtweise islamistischer Parteien zu übernehmen, die sich oft als Sprachrohr aller Muslime sehen. Wir werten sie damit quasi auf. Dalia Mogahed leitet das Zentrum für Muslimstudien am Meinungsforschungszentrum Gallup in der amerikanischen Hauptstadt. Es gibt da ein grenzüberschreitendes Zusammengehörigkeitsgefühl vieler Muslime. Insofern meinte Barack Obama in seiner Antrittsrede eine Botschaft an die Muslime der Welt. Denn die Frage der letzten Jahre war doch, sind die USA gegen den Islam, gegen die Muslime? Because the framing of the debate has really been, is America against Islam and Muslims or not? Und während es immer politischen Dissens gab, klassische Interessenskonflikte zwischen Washington und vielen muslimischen Staaten, beim Thema Öl etwa oder beim Thema Israel, meint Mogahed, it was only in the past 8 years that the extra layer of starting to see it as a erst in den letzten 8 Jahren kam die religiöse Ebene in den Konflikt. Der Glauben, die Amerikaner seien darauf aus, den Islam zu zerstören. Eine Auffassung, der Barack Obama im April während seines Besuchs in der Türkei vehement entgegentrat. So let me say this as clearly as I can. The United States is not and will never be at war with Islam. Um es klar zu sagen, die Vereinigten Staaten führen keinen Krieg gegen den Islam und werden dies auch nie tun, sagte der amerikanische Präsident im türkischen Parlament. Doch allein die Notwendigkeit, dies auszusprechen, verdeutlicht das vorherrschende Misstrauen vieler Muslime. Ein gegenseitiges Misstrauen. Und so kommt Barack Obamas Absicht, nicht nur in der islamischen Welt für die USA zu sprechen, sondern im eigenen Land für ein besseres Verständnis Muslimen gegenüber zu werben, eine besondere Bedeutung zu, meint Stephen Grant. Er leitet das Projekt Amerikanische Beziehungen zur islamischen Welt bei Brookings, einer liberalen Denkfabrik in Washington. I think he's got to do a lot of leading. Er muss da noch viel erreichen. Als eine Gallup-Erhebung im vergangenen Jahr in den USA fragte, was beeindruckt Sie in der muslimischen Welt am meisten, sagte eine Mehrheit, entweder gar nichts oder ich weiß es nicht. Majority of the American respondents said either nothing or I don't know. I have Muslim members of my family. I have lived in Muslim countries. Ich habe Muslime in meiner Familie, ich habe im muslimischen Indonesien gelebt, erklärte Obama in seinem Al-Arabiya-Interview. Der Präsident will Muslimen und Amerikanern die jeweils andere Kultur verständlich machen. Seine Biografie ist da von unschätzbarem Vorteil. Stephen Grant von Brookings. The people are willing to give him the benefit of the doubt. Die Menschen im Nahen und Mittleren Osten sind ihm gewogen. Für sie wirkt er erfrischend nach den Bush-Jahren. Doch Zweifel bleiben und das Urteil über ihn steht noch aus. Die Amerikaner führen 2 Kriege im Mittleren Osten. Vor allem die Eskalation in Afghanistan mit einer hohen Zahl von zivilen Opfern schafft in den Augen vieler Muslime eine Glaubwürdigkeitslücke. Er werde dies ansprechen, so Obama kurz vor seiner Abreise und unterstrich im Interview mit NPR seine Ziele in Afghanistan. Weder habe man dort territoriale Ansprüche, noch gehe es um Bodenschätze. What we want is simply that people aren't hanging out in Afghanistan who are plotting. Wir wollen nur nicht, dass in Afghanistan die nächsten Terroranschläge auf die USA geplant werden. Sicher ein bescheidenes Ziel, das in anderen muslimischen Ländern auf Verständnis stoßen sollte. Other Muslim countries should be able to understand. Der Nahostkonflikt ist ein zweites wichtiges Thema, auch wenn das Weiße Haus bereits im Vorfeld erklärt hat, Barack Obama werde keinen ausgefeilten neuen Friedensplan präsentieren. In der arabischen Welt wird man auf jedes Wort des Präsidenten achten, für viele ein Lackmustest, so Hisham Melem, der für Al Arabiya das Interview mit Barack Obama geführt hat. This is going to be his first test and for many people the defining test. Dies wird sein erster Test und in den Augen vieler Muslime ein entscheidender. Gerade dieser Konflikt wird von den Islamisten immer wieder instrumentalisiert. Wir werden schon in den nächsten 2 Monaten herausfinden, aus welchem Holz Obama geschnitzt ist, ob er in der Lage ist, Druck auszuüben auf die israelische Regierung. Die Lobby der amerikanischen Juden ist mächtig. Wir haben schon andere Präsidenten einknicken sehen. That's going to require working with many American Jews. We've seen American presidents back down. In Israel wird man die Rede des Präsidenten in Kairo sicherlich mit ebenso großer Spannung verfolgen. Barack Obama will die Zwei-Staaten-Lösung. Seine Forderung nach einem absoluten Stopp des Siedlungsbaus ist ungewohnt unmissverständlich für Israel. Obama verteidigt seine harte Haltung. Part of being a good friend is being honest. And ein guter Freund muss ehrlich sein, das waren wir in der Vergangenheit nicht immer. Es muss gesagt werden, dass der jetzige Kurs weder israelischen noch amerikanischen Interessen dient. Der amerikanische Präsident will heute einen weiten Bogen schlagen. Iran, Irak, Afghanistan und Nahost. Für ihn hängt alles mit allem zusammen. Er sucht neue Verbündete und er sucht sie unter den Muslimen der Welt.